Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der besondere Tag. Mein neuer Klient lebte am Stadtrand, unmittelbar neben einem großen Wald. Herr Mopp sah aus wie ein Mensch, der zu viele Künstlerbiografien gelesen hatte und sich deshalb seltsam kleidete. Er trug einen Rock, der weder schottisch noch sonst wie folkloristisch aussah. Und er trug einen Hut, dessen Krempe so breit war, dass sie einer ganzen Vogelkolonie als Zwischenhalt dienen konnte. Seit 10 Jahren lebe ich sehr zurückgezogen, was dazu geführt hat, dass allerlei Gerüchte über mich im Umlauf sind. Lassen Sie mich raten. In der Stadt erzählt man sich, dass Sie in Frauenröcken und mit schrecklichen Hüten herumlaufen. Das ist nur vorübergehend. Letzten Monat trug ich einen Arztkittel und nächsten Monat werde ich mich als Kaminfeger kleiden. Ja, mich interessiert, welchen Einfluss die Kleidung auf die Psyche des Menschen hat. Und mich interessiert, welchen Einfluss Männer in Frauenröcken auf mein Bankkonto haben. Ich habe geerbt und kann es mir leisten, exzentrisch zu sein. Und ich kann mir auch einen Privatdetektiv leisten. Das ist wunderbar, wunderbar. Soll ich Sie vor wilden Gerüchten schützen oder darf es etwas noch Wilderes sein? Die Polizei hat mich verhört. Das ist unerhört. Und weshalb hat die Polizei Sie verhört? Angeblich wurde auf meinem Grundstück das Handy eines verschwundenen Mannes geortet. Offenbar geht die Polizei von einem Verbrechen aus. Sonst hätten sich die Damen und Herren nicht herbemüht. Man hat mich wie einen Schwerverbrecher behandelt. Es dauerte unendlich lange, bis man mir sagte, um was es eigentlich geht. Und ich soll nun in der Stadt das Gerücht streuen, dass Sie ganz harmlos sind. Die Polizei beobachtet mich. Ab und zu steht ein Wagen auf der Straße vor meinem Grundstück. Wurde Ihr Grundstück abgesucht? Ja. 2 Tage lang. Aber Sie haben nichts gefunden. Wie auch. Ich möchte, dass wieder Ruhe einkehrt. Deshalb möchte ich Sie engagieren. Finden Sie den verschwundenen Mann. Das kann Tage oder Wochen dauern. Es kann doch nicht so schwer sein, eine Leiche zu finden. Aber Sie wissen, dass der Mann tot ist. Die Polizei geht offensichtlich von einem Mord aus. Und ich stehe unter Verdacht. Wie heißt der gesuchte Mann und wie lange wird er schon vermisst? Nico Werfel. Nico Werfel. Mehr weiß ich nicht. Die Polizisten fragten mich unzählige Male, ob ich einen Mann kenne, der so heißt. Und? Noch nie etwas von ihm gehört? Ich lese keine Zeitung und besitze keinen Internetanschluss. Ich befürchte, dass ich jederzeit wieder verhört werden könnte. Und je nachdem, was ich gerade angezogen habe, könnte ich den Fehler machen und einen Mord gestehen, den ich nicht begangen habe? Sie sollten nicht in einem Rock herumlaufen und diesen Hut wegschmeißen. Das macht keinen guten Eindruck bei der Polizei. In meinem Hause kleide ich mich, wie mir gerade danach ist. Finden Sie diesen Nico Werfel, tot oder lebendig, damit ich wieder meine Ruhe habe. Da ich über den Mann nichts wusste und keine Lust hatte, in einem Internetcafé stundenlang nach ihm zu googeln, ging ich ins Polizeipräsidium. Dort trugen fast alle Anwesenden Hosen und sahen so aus, als hätte die Uniform einen schrecklichen Einfluss auf deren Psyche. Nur einer zeigte sich unbeeindruckt und strahlte, als habe er gerade den Jackpot bei den Euro-Millions geknackt. Gute Nachrichten, Maloney. Heute haben 2 Polizeianwärter den Intelligenztest bestanden. Leider mussten 50 Leute abgewiesen werden. Vermutlich werden das alles künftige Kollegen von Ihnen. Man sollte sich ernsthaft überlegen, Beamte durch internetfähige Handys zu ersetzen. Da könnten die Leute ihr Anliegen eintippen und erhielten danach eine SMS, dass das gewählte Handy nicht zuständig ist. Apropos Handy... Ich habe gehört, dass Sie erfolgreich ein solches geortet haben. Das ist mittlerweile Alltag, Maloney. Verschwindet ein Mensch, verschwindet auch das Handy. Wird das Handy geortet, taucht auch meist der Mensch wieder auf. Das erleichtert unsere Arbeit ungemein. Und was ist mit Nico Werfel? Wurde er mittlerweile gefunden? Hat seine Frau Sie beauftragt, nach ihm zu suchen? Sie sind nah dran, Maloney. Aha, Sie haben das Handy geortet, aber nicht gefunden. Es gibt Verdachtsmomente. Leider kann ich dazu aus... Moment, Maloney. Ermittlungsdaktisch... Nicht sagen. Gründen. Ja, das ist ein tolles Hilfsmittel, Maloney. Für unsere jüngeren Kollegen, die es sich nicht mehr gewohnt sind, sich längere Wörter zu merken. Das hat mit dem Simsen zu tun. Alles wird verkürzt, damit man es möglichst rasch ins Handy tippen kann. Bei Körper, Kultur. Ist das für die Abteilung, die an FKK-Ständen ermittelt? Seltsam, Maloney. Das Gerät sollte auf Stichworte reagieren. Stichwaffenverletzung. Ja, ist doch toll, Maloney. Tollwutschutzimpfung. Und was sagt das Gerät über das Verschwinden von Nico Werfel? Nikotinvergiftungssymptome. Werfel ist spurlos verschwunden und alles deutet darauf hin, dass ihm etwas zugeschossen ist. Und die Polizei tappt wie immer im Dunkeln. Das Handy kann nicht mehr geortet werden. Der Akku ist vermutlich leer. Da es aber in der Nähe eines Waldes zuletzt geortet wurde, gehen wir von einem Unfall oder einem Verbrechen aus. Der Mann war vermutlich betrunken, aber das hat ihn seine Frau sicherlich alles schon erzählt. Es war nicht leicht, die Adresse der Werfels ausfindig zu machen, da sie nicht im öffentlichen Telefonbuch aufgelistet waren. Frau Werfel war jung und sah gut aus. Ein wenig zu gut für eine Frau, deren Mann spurlos verschwunden war. In meinem Beruf kann ich es mir nicht leisten, schlecht auszusehen. Wer kränklich oder depressiv wird, fliegt raus. Und in meinem Beruf lernt man Schein und Sein voneinander zu unterscheiden. Sie wirken weder angespannt noch verzweifelt. Ich schlucke Tabletten. Ah, und damit kann man Karriere machen und den verschwundenen Gatten vergessen. Ohne Tabletten geht es nicht mehr heutzutage. Man muss ständig auf Draht sein und immer blendend aussehen. Kein Mensch schafft das 7 Tage die Woche. Schluckt Ihr Mann auch täglich Tabletten, um ein vollwertiges Mitglied der freien Marktwirtschaft zu sein? Mein Mann ist von Natur aus positiv eingestellt. Ach, schön. Das erleichtert einiges. Und Sie sind der Griesgram in der Familie. Ich habe Gemütsschwankungen. Aber nur, wenn ich keine Tabletten schlucke. Hat sich Ihr Mann einen Tag freigenommen oder ist er an seiner Arbeitsstelle verschwunden? Er nimmt sich einmal im Jahr eine Auszeit. Ein ganz besonderer Tag, an dem er Dinge tut, die er sonst nicht tut. Hamburger essen und im Stehen pinkeln und dazu eine Zigarette rauchen. Nichts mit anderen Frauen, das hat er mir versprochen. Was genau er an diesem Tag macht, weiß ich nicht. Und am Ende dieses besonderen Tages ist er nicht mehr zurückgekehrt. Die Polizei sucht nach ihm. Sie glauben, dass er verunfallt ist oder Schlimmeres. Vielleicht hat ihm das andere Leben zugesagt und er ist deshalb nicht mehr zurückgekehrt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weshalb suchen Sie nach meinem Mann? Mein Auftraggeber wird verdächtigt, mit dem Verschwinden Ihres Mannes etwas zu tun zu haben. Trauen Sie ihm? In meinem Beruf kann zu viel Vertrauen tödlich sein. Ich vertraue meinem Mann. Wenn er mich verlassen hat, dann hätte er mir doch zumindest eine SMS geschrieben. So viel Kommunikation muss sein. Als ich mir später ein Sandwich kaufte, fiel mir auf, dass fast alle Leute, denen ich begegnete, dynamisch und positiv wirkten. Vermutlich hatte ich wieder einmal den neuesten Trend und die neueste Pille verpasst. Glücklicherweise galt das auch für die hiesige Polizei. Offenbar hatte man das Handy des Vermissten gefunden, was man mir missmutig und lautstark telefonisch mitteilte. Ich fuhr zum ehrlichen Finder. Wie hoch ist die Belohnung oder der Finderlohn? Wo und wann haben Sie das Handy gefunden? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Sie wissen nicht mehr, wo Sie das Handy gefunden haben? Mein Hund hat es gefunden. Ihr Hund hat das Handy gefunden? Genau das wollte ich Ihnen mitteilen. Sie halten sich raus, Maloney. Dieser Mann ist suspekt. Er verheimlicht uns etwas. Da ich zu Hause immer mein Handy verlege, habe ich es meinem Hund beigebracht, es mir zu bringen. Und leider ist er ein wenig übereifrig und bringt mir ständig Handys von anderen Leuten, wenn er draußen ist. Und dieses Handy hat er heute Morgen gefunden. Und da es von der gleichen Firma hergestellt wurde wie mein Handy, habe ich es aufgeladen und vor einer Stunde erhielt ich einen Anruf einer freundlichen Polizistin. Was soll das wieder heißen? Ich verstehe nicht. Sie sagten eine freundliche Polizistin. Unsere Polizistinnen sind alle freundlich. Das steht so im Dienstreglement. Ich versuchte vergeblich darauf hinzuweisen, dass mit dem Auffinden des Handys der Fall noch nicht gelöst war. Der Polizist murmelte mehrmals das Wort Protokoll und verschwand. Ich tat es ihm gleich, ohne Protokoll. Frau Werfel sah noch immer gut aus, obwohl die neuesten Nachrichten alles andere als gut waren. Im Polizeipräsidium hörte sie sich geduldig an, was der zuständige Beamte zu dem Fall zu sagen hatte. Wir haben den Mann, der das Handy fand, überprüft. Er ist harmlos. Keine Vorstrafen, keine Kleinkredite, Nichtraucher, keine Kontakte zu bärtigen Männern oder glatzköpfigen Frauen. Ist das neuerdings ein Indiz für Harmlosigkeit? Das verstehen Sie nicht, Maloney. Neueste Computerprogramme liefern nahezu perfekte Typografien von Verbrechern und potenziellen Kriminellen. Schon der Wohnort verrät einiges. Auch die Einkaufsgewohnheiten sind aufschlussreich. Sie kommen an die Daten meiner Cumulus-Karte heran. Das ist ein Skandal. Leider behindert uns der Datenschutzbeauftragte massiv. Wenn wir Zugriff zu sämtlichen Daten hätten, könnten wir unzählige Verbrechen verhältnischen Daten erklären. Das ist der Wiesenmalone. Ich habe ein Buch gelesen. Da sollte der Datenschutzbeauftragte einschreiten. Bücher sollten nicht mehr öffentlich zugänglich sein. Ich verstehe das alles nicht. Was ist mit meinem Mann? Wir haben am Handy die Spuren eines Fuchses sichergestellt. Ein Fuchs? Füchse stehlen kleine Dinge, die sie in den Fuchsbau bringen. Es verschwinden auch immer wieder Grablichter auf Friedhöfen und landen im Fuchsbau. Vermutlich wurde das Handy von einem Fuchs gefunden und danach von einem Hund. Da dieser Fundort nur einen Kilometer von jener Stelle entfernt ist, an dem wir das Handy geortet haben, müssen wir das Schlimmste befürchten. Mein Mann ist tot. Er könnte auch im Wald verunfallt sein und möglicherweise noch leben. Wir haben einen Tatverdächtigen verhaftet. Richard Mopp. Sie haben meinen Klienten verhaftet. Sie arbeiten für den Mörder meines Mannes. Herr Mopp ist ein Exzentriker, aber kein Mörder. Er trägt einen Frauenrock und einen seltsamen Hut. Ich habe das in die zentrale Person, die sich seltsam benehmen, Datenbank eingegeben. Der Verdacht hat sich erhärtet. Herr Mopp neigt dazu, Kinder zu belästigen, Graffitis zu sprayen und sich für eine populistische Partei in den Gemeinderat wählen zu lassen. Es gibt auch eine Tendenz, die darauf hinweist, dass Herr Mopp ein potenzieller Werbetexter sein könnte. Das sind genug Gründe, um ihn vorläufig festzunehmen. Leider müssen wir ihn in 4 Stunden wieder laufen lassen, aber vielleicht hat er bis dann gestanden. Tatsächlich war mein Klient am Abend wieder frei. Doch er war derart geschockt, dass er sich umgezogen hatte und mich in einem weißen Gewand und einem Tiroler Hut empfing. Das skandalös, Maloney. Was? Man hat mich verhört und mit der Musik von diesem Göhler gefoltert. Als ich meine Aussage verweigerte, drohte man mir, umgehend alle bisherigen Musikstars aufs Polizeipräsidium kommen zu lassen. Und diesen Benjamin Turnschuh, oder wie der heißt. Das Handy des Vermissten wurde gefunden, nicht allzu weit von hier. Na und? Ja. Wird jeder hier in der Gegend mit Göhler gefoltert? Manche tun sich das freiwillig an und zahlen sogar dafür. Ich mag keinen Mundartdruck. Ich stehe auf Metallica und die Toten Hosen. Damit foltert man ab und zu Privatdetektive. Tatsächlich? Ja. Ich könnte eine CD auflegen. Nein! Schließlich bezahle ich Sie dafür, mir die Polizei fernzuhalten. Ja. Sie haben kläglich versagt. Der Fall ist kompliziert und außer dem Handy gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Ich werde versuchen, den Tagesablauf von Herrn Werfel zu rekonstruieren, um herauszufinden, was er an seinem besonderen Tag trieb. Sie werden gar nichts mehr tun. Ich entlasse Sie hiermit. Ein Honorar kriegen Sie auch nicht. Sie können froh sein, dass ich keinen Schadenersatz verlange. Ich werde Ihnen eine Rechnung zustellen. Die direkt im Papierkorb wartet. Ohne Leistung keine Gegenleistung. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich werde mich heute Abend betrinken. So leicht verliert man zutage einen Klienten. Da das Leben ohne Klient einsam und öde ist, versuchte ich umgehend Ersatz zu finden. Frau Werfel zeigte sich angetan und notierte sich eifrig die Aufgaben, die ich ihr telefonisch durchgab. Am nächsten Morgen trafen wir uns in einem Café. Sie glauben tatsächlich, dass mein Mann an dem besonderen Tag jedes Jahr das Gleiche getan hat? Menschen sind Gewohnheitstiere. Wenn sie ausflippen, dann meist an den Orten, an denen sie schon waren und mit den Frauen, die sie schon kennen. Ich habe die Kreditkartenbelege der vergangenen 2 Jahre kontrolliert. Da ist nichts Ungewöhnliches, bis auf eine Buchung in einem japanischen Restaurant. Mein Mann hat an seinem besonderen Tag vor einem Jahr da gegessen. Das ist immerhin ein Anhaltspunkt. Da ist noch etwas. Es scheint so, als würde im Moment gerade Ihre Glückspille versagen. Er hat mir versprochen, keine Weibergeschichten an dem besonderen Tag. Ach, hat er die Dienste einer Dame für gewisse Stunden in Anspruch genommen? Special Day. Geschichten einer Art Agentur. Hm. Man kann sich Begleiterinnen für einen speziellen Anlass mieten. Das klingt nach teuren Dessous und anderen verführerischen Tatsachen. Wenn er fremdgegangen ist, dann muss er nicht zurückkommen. Egal, ob er tot ist oder noch lebt. Meine neue Klientin wischte sich eine imaginäre Träne von der Wange. Es sah rührend aus. 3 Stunden später wusste ich, mit welcher Dame sich Herr Werfel vor einem Jahr an seinem besonderen Tag vergnügt hatte. Frau Kastner sah allerdings nicht aus wie eine Dame für gewisse Stunden. Eine Nutte? Sind Sie noch bei Trost? Ich würde nie für Geld mit einem Mann ins Bett gehen. Und trotzdem hat sie Herr Werf großzügig bezahlt. Diese Agentur sucht Frauentypen für Männer, die mal was anderes erleben möchten. Werfel wollte ein paar Stunden auf meiner Harley mitfahren. Sie fahren eine Harley? Na klar. Steht da drüben. Und das war alles? Er saß hinten drauf und ich fuhr. Wir machten Rast bei einem Biker-Treff, tranken Bier und fuhren weiter. Er fand das toll. Mehr war da nicht. Keine Extras. Hat die Agentur Sie als Privatdetektiv angeheuert? Ja, wieso sollte sie? Trinkgelder müssen wir angeben. Das haben Sie aber nicht getan. Der Typ hat mir 200 gegeben. Einfach so. Ich bin keine Nutte. Das sagten Sie bereits. Er hat das Piercing gesehen, hier in meiner Zunge. Da konnte er nicht widerstehen. Nur küssen, keinen Rumfummeln. Ein netter Zungenkuss, das war alles. Und das kostet 200. Das kostet gar nichts. Ach, vielleicht gönne ich mir auch mal einen besonderen Tag. Er hat mir 200 gegeben, ohne dass ich danach verlangt habe. Wenn Sie mit mir biken wollen, melden Sie sich bei der Agentur. Aber mehr liegt da nicht drin. Kapiert? Und was kostet das Vergnügen? 1000. 1000 Franken für eine Mitfahrt auf einer Harley. Das hat noch keiner bereut. Und dieses Jahr hat sich Werfel wieder gemeldet. Wenn Sie für die Agentur arbeiten, sage ich nichts mehr. Ich arbeite für Werfels Frau. Ihr Mann ist spurlos verschwunden. Damit habe ich nichts zu tun. Aber er hat sich wieder bei Ihnen gemeldet, hä? Er wollte eine Auskunft. Und die haben Sie ihm gratis gegeben. Was soll das? Geschäfte machen ist ganz legal, wie oder? Wie viel hat er für die Auskunft bezahlt? 200. Klingt nach Zungenkuss. Es war nur eine Auskunft, kapiert? Und was wollte er wissen? Wo man in der Stadt an einem illegalen Pokerturnier mitmachen kann. Und das haben Sie gewusst? Ich habe ihm eine Adresse vermittelt, mehr nicht. Und jetzt hauen Sie ab. Sonst kriege ich Ärger mit meiner Chefin. Fährt die auch eine Harley? Nein, die fährt einen Ferrari und steht auf junge Typen. Die auskunftfreudige junge Frau zeigte mir ihre Zunge samt Piercing. Nachdem ich ihr auch einen 200er geschenkt hatte, schrieb sie mir die Adresse auf einen Zettel. Doch ehe ich mich darum kümmern konnte, erhielt ich einen Anruf der Polizei. Unweit jener Stelle, an der mein erster Klient lebte, war im Wald die Leiche eines Mannes gefunden worden. Die Polizei hatte 2 Zelte aufgestellt und einige Scheinwerfer leuchteten den Tatort aus. Ein junger Polizist wollte mich wegjagen, doch ich blieb stur und gab mich als ausländischer Profiler aus. Der Polizist fragte mich, ob ich auch schon bei CSI mitgespielt habe, worauf ich nickte und er mir den Weg zur Leiche freimachte. Üble Sache, Maloney. Der Mann ist erschossen worden. Ich bin sicher, dass wir hier am Tatort Spuren eines seltsamen Hutes finden werden. Ihr Klient sollte sich warm anziehen. Herr Mob ist nicht mehr mein Klient. Trotzdem halte ich ihn für unschuldig. Sie sollten zur Abwechslung mal in eine andere Richtung ermitteln. Das tun wir bereits, Maloney. Wir gehen von einem Serientäter aus. Sie haben noch eine Leiche gefunden. Wenn wir die 2. Leiche finden, ist es vielleicht schon zu spät. Deshalb gehen wir immer von einem Serientäter aus. Serientäter haben höchste Priorität. Dafür wurden uns 0,37 zusätzliche Stellenprozente bewilligt. Wurde Frau Werfel bereits benachrichtigt? Deshalb sollten wir die Frau benachrichtigen, Maloney. Immerhin liegt ihr Mann ermordet im Wald. Der Tote ist nicht der vermisste Herr Werfel. Ach. Der Tote heißt Enver Suli und ist Albino, Albaner. Weil der... Dann hat dieser Mord gar nichts mit dem verschwundenen Herrn Werfel zu tun. Wenn es sich um einen Serientäter handelt, könnte Werfel Opfer Nummer 1 oder 2 gewesen sein. Ah. Wir werden den Wald absuchen, bis wir die 2. Leiche gefunden haben. Und wenn es keine 2. Leiche gibt? Dann werden die 0,37 Stellenprozente wieder abgebaut. Derzeit prüfen wir das Modell Polizisten auf Abruf. Hm. Ausgebildete Polizisten, die aber einem anderen Beruf nachgehen und nur bei Bedarf ihre Uniform überziehen. Sehr praktisch, Maloney. Als ich den Wald verließ, grüßte ich freundlich die 0,37 Stellenprozente. Danach fuhr ich zu jener Adresse, die mich 200 Franken gekostet hatte. Eine steile Treppe führte in einem halbverfallenen Haus ins Souterrain, wo mich eine Türsteherin erwartete. Scheint die Sonne in Lappland? Woher soll ich das wissen? Gehen Sie, dies ist ein Privatanlass. Ich bin eingeladen, eingeladen. Sie haben mir die Adresse gegeben. Wenn Sie eingeladen sind, haben Sie eine SMS mit der richtigen Antwort gekriegt. Und wie lautet die richtige Antwort? Nerven Sie mich nicht, gehen Sie. Sonst rufe ich Enver, der macht Kleinholz aus Ihnen. Enver Suli? Sie kennen ihn. Ich bin ihm heute im Wald begegnet. Im Wald? Ich versuche ihn seit Stunden zu erreichen. Hab keine Lust, hier länger den Türsteher zu machen. Enver Suli ist tot. Er wurde erschossen. Ah, netter Versuch. Ich lasse Sie trotzdem nicht rein. Wird hier illegal gepokert? Keine Ahnung. Ich stehe nur vor der Tür und kontrolliere, dass Typen wie Sie nicht rein können. Die Polizei wird schon bald hier sein und unangenehme Fragen stellen. Ist der Tipp heiß? Wenn nicht, landen Sie heute Nacht auf der Notfallstation. Ah, da sitze ich lieber hinten auf Ihrer Harley. 200 kostet das mindestens. Kennen Sie eigentlich nur eine Banknote? Was ist jetzt? Ich nehme lieber ein Taxi. Und die Herren da drin, die sollten ebenfalls Taxis bestellen. Okay, aber wenn Sie Scheiße erzählen, sind Sie dran. Viel Zeit bleibt der Pokerrunde nicht. Mist. Sie stürmte in den Raum und nur Sekunden später verließen ein Dutzend Männer und zwei Frauen den Spielclub. Sie sahen alle so aus, als könnten sie sich große Einsätze, aber keine Publizität leisten. Ich verdrückte mich ebenfalls. Am nächsten Morgen fuhr ich zu meiner Klientin und erlebte eine Überraschung. Er ist ein wenig verkatert, aber es geht ihm gut. Kann mich an nichts mehr erinnern, Mann. War ich besoffen. Ich kann Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Was für ein Gedächtnis? Wovon redet der Mann? Mein Mann ist verwirrt, aber das ist ganz normal. Er hat viel getrunken und wahrscheinlich auch einiges erlebt. Sobald er wieder seine Tabletten schluckt, geht alles vorbei. Ihr Mann war in einem illegalen Spielclub und hat gepokert. Ja, ist mir egal, was ich gemacht habe. Mein besonderer Tag war gestern. Morgen bin ich wieder von Mereccia. Ja. Der Polizei ist es nicht egal, was Sie gestern Nacht gemacht haben. Ihr Handy wurde in der Nähe einer Leiche gefunden. Das Handy wurde ihm gestohlen. Daran kann er sich erinnern. Ja, er wurde angerempelt. Handy weg, Geld weg, alles weg. Ja, er braucht jetzt seine Ruhe. Ich glaube, das war sein letzter besonderer Tag. Ich werde ihm im Internet neue Tabletten besorgen, damit er ausgeglichener wird. Ja. Ich will ein Bier. Nein, du willst kein Bier, du willst schlafen. Boah, kann ich auf deiner Harley mitfahren? Er ist total verwirrt. Das ist er nicht. Ich gebe Ihnen 1000 Franken. Das ist ein gutes Honorar, nicht wahr? Und danach lassen Sie mich und meinen Mann in Ruhe. Ja. Sie gab mir das Geld. Ich kaufte mir ein paar Flaschen für den Notvorrat und ein paar Schuhe für regnerische Tage. Danach fuhr ich ins Polizeipräsidium. Der Mann, dessen Hund Handys einsammelte, machte eine Zeugenaussage. Üble Sache, Maloney. Herr Steinfels erinnert sich daran, in dem Waldstück, in dem wir die Leiche fanden, einen verirrten, verwirrten Mann gesehen zu haben. Im Wald begegnet man ab und zu verwirrten Menschen. Einige führen Selbstgespräche. Andere haben Skistöcke dabei und es gibt Leute, die Turnübungen machen. Sie haben einen verwirrten Mann gesehen, der in Skistöcken Turnübungen machte und Selbstgespräche führte? Das waren nur Beispiele. Der Mann hat noch mehr gemacht. Welcher Mann? Kann es sein, dass Sie der verwirrte Mann sind? Wo verstecken Sie die Skistöcke? Wovon redet er? Er hat in seinem Leben zu viele Kreuzworträtsel gelöst. Kreuzworträtsel? Ja. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Beruhigen Sie sich, junger Mann. Vermutlich haben Sie zu viele rote Bullen getrunken. Das führt zu vorzeitiger Demenz. Rote Bullen? Ist es eine Spezialeinheit der Polizei? Sie sind verhaftet! Auf der Stelle! Beamtenbeleidigung zweiten Grades. Das gibt mindestens 5000 Tagessätze zu 300 Franken. Sie haben damit angefangen. Vielleicht sollten Sie dem jungen Mann einfach mal die Gelegenheit geben, zu erzählen, was er gesehen hat. Also gut. Machen Sie Ihre Zeugenaussage. Auf der Stelle! Es ist mir erst wieder eingefallen, als ich im Radio hörte, dass ein Toter gefunden wurde. Und ziemlich genau an der Stelle habe ich einen Mann gesehen, der laut fragte, ob er auf eine Harley mitfahren könne. Eine Harley? Das ist ein Motorrad, auf dem Rentner mit langen Haaren durch die Gegend kurven. Was hat das mit dem Mord zu tun? Nichts Gutes. Herr Werfel scheint an seinem besonderen Tag einen Mord begangen zu haben. Kann ich jetzt wieder gehen? Beim Mittag kommt so eine Doku-Soap aus dem deutschen Zoo. Die schaut sich mein Hund so gerne an. Der Mann meiner Klientin wurde wenig später festgenommen. Nach zweiwöchiger Untersuchungshaft gestand er den Mord an Enver Suli, der ihn beim Pokern über den Tisch gezogen hatte. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der besondere Tag.